Danach aber rückten die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen welche von den Moinitern gegen Josaphat an, um ihn anzugreifen. Als nun Boten kamen und Josaphat meldeten, von jenseits des Meers, von Edom, rückt ein gewaltiger Haufe gegen dich an, und sie sind schon in Hazezontamar, das ist Engedi. Da geriet Josaphat in Furcht und schickte sich an, Jahwe zu suchen, und ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Da versammelten sich die Judäer, um Jahwe um Hilfe anzugehen, auch aus allen Städten kamen sie, Jahwe zu suchen. Josaphat aber trat in der Volksgemeinde Judas und Jerusalems, im Tempel Jahwes, vor den neuen Vorhof hin und sprach, Jahwe, du Gott unserer Väter, du bist ja Gott im Himmel, du der Herrscher über alle Reiche der Heiden. In deiner Hand ist Kraft und Stärke, und niemand vermag dir gegenüber standzuhalten. Du, unser Gott, hast ja die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, für immer übergeben. Und sie ließen sich darin nieder und erbauten dir darin ein Heiligtum für deinen Namen, indem sie sprachen, wenn uns ein Unglück trifft, Krieg, Strafgericht, Pest oder Hungersnot, so wollen wir vor diesen Tempel und vor dich treten, denn dein Name wohnt in diesem Tempel. Und dich in unserer Not anflehen, damit du uns hörest und errettest. Nun sind da die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, deren Land du die Israeliten, als sie aus Ägypten kamen, nicht betreten ließest, vielmehr wichen sie ihnen aus und vernichteten sie nicht. Und jetzt üben sie Vergeltung gegen uns und kommen, uns aus deinem Besitztum, das du uns verliehen hast, zu vertreiben. O unser Gott! Willst du sie nicht strafen? Denn wir sind kraftlos gegenüber diesem gewaltigen Haufen, der gegen uns anrückt, wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Sämtliche Judäer aber standen da vor Jahwe samt ihren kleinen Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Da kam der Geist Jahwes inmitten der Volksgemeinde über Jahasil, den Sohn Zacharias, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jaels, des Sohnes Matanias, den Leviten aus den Nachkommen Asafs, und er rief, merkt auf, all, ihr Judäer und ihr Bewohner Jerusalems, und du, o König Josaphat. So spricht Jahwe zu euch, ihr braucht euch nicht zu fürchten, noch zu erschrecken vor diesem gewaltigen Haufen, denn nicht euch liegt der Kampf ob, sondern Gotte. Zieht morgen gegen sie hinab, sie werden auf der Steige von Zis anrücken, und ihr werdet auf sie stoßen am Ende des Bachtals östlich von der Steppe von Jeruel. Aber nicht euch liegt es ob, bei diesem Anlass zu kämpfen, nehmt nur Aufstellung dort, so werdet ihr die Errettung sehen, die Jahwe euch, ihr Judäer und Jerusalemiten, widerfahren lässt. Fürchtet euch nicht und erschrecket nicht. Zieht ihnen morgen entgegen, und Jahwe wird mit euch sein. Da verneigte sich Josaphat mit dem Angesichte bis zur Erde, und ganz Juda und die Bewohner Jerusalems warfen sich vor Jahwe nieder, um Jahwe anzubeten. Sodann erhoben sich die Leviten, die zu den Nachkommen der Kahathiter und den Nachkommen der Korhiter gehörten, um Jahwe, den Gott Israels, mit überaus lauter Stimme zu preisen. Am andern Morgen früh aber zogen sie nach der Steppe von Tekoa, und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mich an, ihr Judäer und ihr Bewohner Jerusalems. Vertraut auf Jahwe, euren Gott, so werdet ihr Bestand haben, vertraut auf seine Propheten, so werdet ihr Gelingen haben. Sodann verabredete er sich mit dem Volk und bestellte Sänger Jahwes, dass sie im heiligen Schmucke den Lobpreis anstimmten, während sie vor den Kampfgerüsteten einherzögen, und sprechen, danket Jahwe, denn ewig währt seine Gnade. Sobald sie aber mit dem Jubelruf und Lobpreis begonnen hatten, sorgte Jahwe für Auflauerer gegen die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda anrückten, und sie wurden geschlagen. Und zwar standen die Ammoniter und Moabiter gegen die Bewohner des Gebirges Seir, sie niederzumetzeln und zu vertilgen, und als sie mit den Bewohnern Seirs fertig waren, halfen sie sich einander zum Verderben. Als nun die Judäer auf die Höhe kamen, von der aus man die Steppe übersehen konnte, und nach dem Völkerhaufen ausschauten, da fand sich, dass es lauter Leichen waren, die am Boden lagen, ohne dass einer entronnen war. Josaphat aber kam mit seinen Kriegern herzu, um als Beute zu nehmen, was sie bei sich hatten, da fanden sie eine Menge Vieh und Fahrhabe und Kleider und kostbare Geräte und nahmen sich davon so viel, dass es nicht fortzubringen war. Und so waren sie 3 Tage mit der Plünderung beschäftigt, so groß war die Beute. Am 4. Tag aber versammelten sie sich im Lobpreistil. Denn dort preisen sie Jahwe, darum nennt man jene Örtlichkeit bis auf den heutigen Tag Lobpreistal. Hierauf wandten alle Männer von Juda und Jerusalem und Josaphat an ihrer Spitze um voller Freude nach Jerusalem zurückzukehren, denn Jahwe hatte sie in Betreff ihrer Feinde mit Freude erfüllt. Und so kamen sie nach Jerusalem mit Harfen, Zithern und Trompeten zum Tempel Jahwes. Alle Reiche der Heidenländer aber befiel ein Schrecken Gottes, als sie vernahmen, dass Jahwe selbst mit den Feinden Israels gestritten hatte. Und so herrschte Josaphat in Frieden, und sein Gott verschaffte ihm ringsumher Ruhe. Und Josaphat herrschte über Juda, 35 Jahre regierte er zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Asuba, die Tochter Silhis. Und er wandelte auf dem Wege seines Vaters Esa und wich nicht von ihm ab, indem er sät, was Jahwe wohlgefiel. Nur wurden die Höhen nicht abgeschafft, und noch immer hatte das Volk seinen Sinn nicht auf den Gott seiner Väter gerichtet. Die übrige Geschichte Josaphats aber, die frühere wie die spätere, findet sich aufgezeichnet in der Geschichte Jehus, des Sohnes Hananes, die in das Buch der Könige Israels eingerückt ist. Danach verbündete sich Josaphat, der König von Juda, mit Ahasja, dem Könige von Israel, derselbe handelte frevelhaft. Er nahm ihn aber zum Bundesgenossen, um Schiffe für die Fahrt nach Tarsis zu bauen, und so bauten sie Schiffe zu Eziongeber. Da weissagte Elisa, der Sohn Dodavarus, von Maresa wieder Josaphat und sprach, weil du dich mit Ahasja verbündet hast, wird Jahwe dein Metschwerk zertrümmern. Und die Schiffe scheiterten und vermochten nicht, nach Tarsis zu fahren.